Ich würde vorschlagen, wir fangen an. Ich werde zu Beginn ein paar organisatorische Sachen sagen, bevor dann der eigentliche Vortrag beginnt. Das Erste ist, das Interessanteste, dass die Prüfungstermine vom ersten und zweiten Termin stehen jetzt fest. Das ist am 31.01. der erste Termin. Wenn ich es richtig im Kopf habe, um 16.45 Uhr. Ich bitte aber, das zu kontrollieren im Moodle. Es steht ganz oben im Moodle und auch für den normalen Prüfungstermin auf der Seite vom Student Service Center, glaube ich, ist das. Und der zweite Prüfungstermin ist am 3. März um 15 Uhr. Der erste Prüfungstermin ist auch in Cursor 3, 4. Zweite Prüfungstermin, ich habe vergessen, wo der ist, aber es steht alles im Moodle auf diesem ersten Feld. Dann das Zweite ist, dass der Reader inzwischen erhältlich ist. Vielleicht haben schon einige gesehen im Fakultät-Seminar. Der kostet 7,70 €. Dieses rote Ding bei Philosophie. Und es sind alle Pflichttexte drinnen für die Vorlesung, bis auf die Texte von Clemens Nachtmann und Ruth Sonderegger. Aber die finden sich in ewig gewohnt im Moodle bei den normalen Textfeldern, also bei den zum Download. Sonst alle Texte drin, die Pflichttexte. Zu den Pflichttexten ist auch noch was zu sagen, zu den nächsten beiden Einheiten. Da ist nämlich in Liedern sind längere Texte abgedruckt, als eigentlich für die Prüfung prüfungsrelevant sind. Bei der Einheit von Martin Zahn und Hans-Georg Bensch. Das steht aber eh vorne drinnen, also das bitte einfach beachten, dann, dass man nicht überrascht ist, warum eigentlich Texte länger sind als woanders angegeben. Genau. Und noch kurz zum, quasi um das Ganze jetzt in die Vorlesung zu integrieren. Letzte Woche war ja die Einheit von Gabriel Gehmann, wo sie kurz mal vielleicht das Problem umrissen hat, Beispiel der frühen kritischen Theorie und kurze Einführung dazu gegeben hat. Die nächsten beiden Einheiten, also von Martin Zahn und Hans-Georg Bensch, drehen sich um den Kritikbegriff. Darum also, wie man vielleicht das ausgesteckte Feld, wie man sich dem kritisch nähern könnte. Und da sind zwei verschiedene Herangehensweisen entwickelt, nämlich einerseits heute eine Tradition von Nietzsche und Foucault durch Martin Saar, nächste Woche dann Hans-Georg Bensch aus Oldenburg, der Hans einer marxischen Wendung von Hegel und Kant und dann auch der Volker Borkheim und die schon letzte Woche das Feld erweitern wird. Genau, gibt es noch historische vielleicht noch Fragen? Okay, also es gab bei einigen glaube ich Probleme beim Download von den PDFs und hat sich das bei einem, weil sich das gewährt hat, aber sonst passt das alles. Okay. Sonst sind eh immer wie gewohnt erreichbar unter der Mailadresse institutsgruppe.philosophie@reflex.at. Jetzt zum heutigen Vortrag. Martin Saar hat die Professur nur in Frankfurt an der Goethe-Uni am Institut für Politikwissenschaft für politische Theorie und Philosophie inne. Sein neuestes Buch lautet Die Immanenz der Macht, politische Theorie Max Spinoza. Und heute wird uns, wie schon erwähnt, unter dem Titel Geschichte und Kritik in den genealogischen Kritikbegriff einführen. Danke. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Jedes Mal ein Vergnügen, nach Wien zu kommen, und das ist auch ein sehr schöner Rahmen, mit dem ich gerne mich einreihe, mit dem, was ich Ihnen heute Abend kurz erzählen werde. Unter dem Titel Geschichte und Begriff und Geschichte und Kritik mein Beitrag zur Frage des Verhältnisses von Philosophie und Gesellschaft. Und das ist ja der Obertitel dieser Vortragsreihe. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich relativ am Anfang dran bin, weil ich glaube, was ich Ihnen heute vorstellen will, ist tatsächlich relativ einfach. Und ich hoffe auch, dass ich Sie nicht unterfordere damit, weil es tatsächlich mir heute Abend nur geht um einen bestimmten Zugang, eine bestimmte Auslegung dessen, was man behaupten könnte darüber, in welchem Sinne sich Philosophie auf die Gesellschaft und zwar kritisch bezieht. Es ist tatsächlich nur ein relativ kleiner Ausschnitt, eine mögliche Praxis des kritischen Bezugs von Theorie oder von Philosophie auf Gesellschaft und damit eine bestimmte Auslegung des Kritikbegriffs. Das heißt, ich werde hier gar nicht die anderen Paradigmen, die anderen Optionen ansprechen, aber ich bin ganz sicher, dass in den nächsten Wochen genug Dinge, die Alternativen zu dem sein werden, was ich hier vorstelle, auftauchen werden. Es ist dann Ihr Job, diese Dinge zueinander in Beziehung zu setzen, vielleicht auch zu bewerten und vielleicht auch zu sehen, dass es relativ viele und zwar fundamental verschiedene Möglichkeiten gibt, so etwas wie Philosophie, die sich auf die Gesellschaft kritisch bezieht, zu betreiben. Das heißt, heute ein sehr einfacher, nämlich an zwei Autoren und einer, wenn man so will, kleinen Tradition festgemachter Vorschlag, der behauptet, Kritik zu betreiben, ist eine Frage der Geschichte oder der Geschichtlichkeit. Das heißt, wer kritisieren will, sollte es, muss es vielleicht sogar auf Grundlage der Prämissen in den Theorien, die ich Ihnen gleich vorstelle, historisch tun. Und das versteht sich übrigens gar nicht von selbst. Wenn wir heute etwas kritisieren, Praktiken, Institutionen oder Normen, zum Beispiel eine Partei, zum Beispiel bestimmte Handlungen von Politikern oder Universitätsangehörigen oder auch Theorien, aber auch sonstige Handlungen, versteht es sich nicht von selbst, dass dieser Akt des Kritisierens, des Neinsagens, der Negation eine historische Komponente haben muss. Weil wir messen ja das, was wir ablehnen, an bestimmten Maßstäben. Wir verwerfen mit bestimmten Gründen, von denen die meisten nicht unbedingt mit der Geschichte dieser Dinge zu tun haben. Das heißt, wenn wir Institutionen, Praktiken oder auch Normen kritisieren, die heutige Normen sind, tun wir das natürlich als das, was sie sind, nämlich heutige Normen, Institutionen oder Praktiken. Wieso also Kritik und Geschichte in einem wesentlichen Sinn? Nietzsche und Foucault, die beiden Autoren, die ich Ihnen heute vorstellen werde, die unter dem gewählten Methodenbegriff der Genealogie, den Nietzsche geprägt hat, aber den natürlich nicht auch nicht erfunden hat, weil Genealogie erstmal nur so viel heißt wie Ahnenkunde, waren beide der Überzeugung, dass es eine bestimmte Form der Kritik gibt, die darauf baut, zu wissen, wo die Dinge herkommen und wie sie entstanden sind. Und beide waren davon überzeugt, dass man bestimmte Dinge, nochmal in der Reihe von eben, bestimmte Institutionen, Praktiken oder Normen, nur richtig oder sagen wir ruhig radikal kritisieren kann, wenn man ihre Geschichte oder ihre Herkunft kennt, weil es zu schwer ist, sie einfach so auf der Ebene heutiger Überzeugungen, Werte oder Normen zu kritisieren. Das heißt, in dieser Tradition ist dieser Zusammenhang des Begriffs, des Kritikbegriffs mit der Frage der Geschichte oder der Geschichtlichkeit enorm stark angesetzt. Und beide würden wahrscheinlich sagen, eine Form von Kritik, die nur im Heute kritisiert, ist in Bezug auf bestimmte heutige Problematiken zu schwach und geht nicht weit genug und geht nicht tief genug. Und im Prinzip will ich gar nicht so arg viel mehr machen, als Ihnen heute diesen Gedanken oder diese Argumente zu präsentieren. Das heißt, eine Auslegung des Phänomens oder der Praxis der Kritik als einer Praxis, der es gut ansteht, wenn sie sich auf die Geschichtlichkeit, die Geschichte, das Vergangene oder die Herkunft derjenigen Dinge bezieht, die sie selbst kritisiert. Für diejenigen von Ihnen, die die Ringvorlesung richtig belegen und da auch mitmachen, die ersten beiden Texte waren die, die ich Ihnen als Hintergrundtexte angegeben habe. Und die sind auch in dem eben genannten Reader drin. Darf ich mal kurz hören, wer die Texte vorher kannte schon oder einen davon? Wer kannte denn andere Texte von Foucault schon? Andere aber den nicht? Wer kannte von Nietzsche was, aber diese Teile nicht? Okay. Weil für mich sind das die ersten beiden paradigmatische Textvorkommnisse, an denen man ablesen kann, wie die beiden ungefähr denken über dieses Problem. Und Foucault ja in enger Anlehnung an Nietzsche, der Text ist nichts anderes als, wenn man so will, ein relativ immanenter, interner Nietzsche-Kommentar. Das heißt, die Idee, dass eine Form von Kritik, die Nietzsche Genealogie nennt, so verfährt, dass sie etwas weiß über die Herkunft oder die Geworbenheit von bestimmten Werten, Praktiken oder Institutionen. Und Foucault scheint Ihnen in diesem Text zumindest vollkommen zuzustimmen, dass das funktioniert. Die anderen drei oder vier Texte sind Sekundärtexte oder Hintergrundtexte dazu, die ich jedem empfehlen kann, der sich ein bisschen dann noch weiter einarbeiten will. Und sonst kommt nicht mehr viel PowerPoint, 7 Seiten mit Zitaten, keine Angst. Also, Genealogie. Und genau das werde ich Ihnen versuchen, heute vorzustellen. Ein enger Zusammenhang, ein substanzieller, wesentlicher Zusammenhang zwischen Geschichtlichkeit und Kritik. Das heißt, die These, um bestimmte Dinge zu kritisieren, zumindest um sie radikal, fundamental zu kritisieren, brauchen wir Kenntnisse über Gewordenheit, Herkunft, Geschichtlichkeit, das Gewordensein derjenigen Dinge, die wir kritisieren. Es reicht nicht, dass wir einen bestimmten Politiker, eine Partei, eine Handlung, ein bestimmtes Gesetz, vielleicht auch bestimmte Kategorien oder Begriffe einfach kritisieren aus Gründen, die wir sozusagen aus dem Heute ziehen, sondern um diese Dinge wirklich zu kritisieren, ist es wichtig, sie zu historisieren. Das ist im Prinzip die Unterstellung oder die These hier unter dem Namen Genealogie. Ich werde das in 4 Schritten behandeln oder Ihnen vorstellen. Der erste Schritt lautet ganz einfach, was ist Genealogie? Das zweite ist, wie sind Genealogien gebaut oder konstruiert? Die dritte Frage, was ist daran eigentlich philosophisch oder der philosophische Anteil? Wieso braucht man für diese Kritik Philosophie? Man braucht übrigens, um ziemlich viele Dinge zu kritisieren, überhaupt keine Philosophie. Auch wenn man Politiker oder Parteien kritisiert, ist die Philosophie manchmal sogar eher umständlich. Während hier wird behauptet, dass diese Form der Kritik spezifisch philosophisch ist und damit spezifische philosophische Kenntnisse und Begriffe auch braucht. Und der vierte Schritt lautet ganz einfach, wozu dienen oder wozu nützen diese Form von kritischen Texten, die Nietzsche und Foucault Genealogie nennen. Also, erster Schritt, was ist eigentlich überhaupt Genealogie? Und es ist relativ einfach, und wenn Sie den Nietzsche-Text gelesen haben, vor allem die Vorrede zur Genealogie der Moral, wie Nietzsche hier glaubt, auf dieses Problem zu kommen, wenn er sich fragt, wer es überhaupt gewagt hat, die in seiner Zeit zeitgenössische Moral zu kritisieren. Und Nietzsche behauptet, viele Dinge erscheinen uns so selbstverständlich, zum Beispiel die Moral, die in seinen Augen seinen Zeitgenossen teilen, eine bestimmte Art von spätchristlicher Mitleids- oder Allgemeinheits-Objektivitätsmoral. Und Nietzsche sagt, weil wir alle glauben, dass diese Dinge so selbstverständlich und normal sind, sieht niemand erstens, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind und zweitens, dass ihr Wert eigentlich in Frage gestellt wird. Ein erstes Zitat, an dem man das mal ganz gut sehen kann, wie er das formuliert und aufzieht. Das ist ein Text, der genau zur selben Zeit entstanden ist wie die Genealogie der Moral. Ich sehe niemanden, der eine Kritik der moralischen Werturteile gewagt hätte, kaum dass ich einige spärliche Ansätze ausfindig gemacht habe, es zu einer Entstehungsgeschichte dieser Gefühle und Wertschätzungen zu bringen. Niemand hat also bisher den Wert jener berühmtesten aller Medizinen genannten Moral geprüft, wozu allererst gehört, dass man ihn einmal in Frage stellt. Das heißt, die Geste ist relativ klar. Bestimmte Dinge erscheinen für uns nicht kritikwürdig, weil wir uns nie gefragt haben, ob es auch ohne sie ginge und ob es irgendwann einmal ohne sie ging. Und um zu sensibilisieren für diese Frage, ob das, was wir hier leben, und Moral ist für Nietzsche nur der Oberbegriff für die Normen, die Regeln, die das Leben seiner Zeitgenossen regulieren, ist es nötig, hier Abstand zu nehmen. Und die Möglichkeit, Abstand zu nehmen, wird eröffnet von der Frage nach den Ursprüngen oder, wie es hier heißt, der Entstehungsgeschichte. Das genealogische Programm in seinem programmatischen Buch zur Genealogie der Moral, zur Entstehungsgeschichte der Moral, zum Stammbaum der Moral, wie man das übersetzen könnte, versucht ungefähr ein solches Projekt auszuführen. Endlich wird eine neue Forderung laut. Sprechen wir sie aus, diese neue Forderung. Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig. Der Wert dieser Werte ist selbst erst einmal in Frage zu stellen. Und dazu tut eine Kenntnis der Bedingungen und Umstände Not, aus denen sie gewachsen, unter denen sie sich entwickelt und verschoben haben. Das heißt, die Historisierung, die Frage nach den Bedingungen und Umständen, aus denen etwas erwachsen oder entstanden ist, ist für Nietzsche der Weg, die Selbstverständlichkeit und auch die unbefragte Geltung von etwas in Frage zu stellen. Das heißt, die Idee ist relativ simpel. Bestimmte Dinge herrschen, gelten, keiner befragt sie, keiner fragt nach dem Wert dieser Werte, weil sie uns zu selbstverständlich wertvoll erscheinen. Dass wir Dinge tun, wie wir sie tun, dass wir in bestimmten Weisen sitzen, uns zusammenreißen, bestimmten Autoritäten vertrauen und uns an bestimmte allgemeine Regeln halten, ist tatsächlich habitualisiert, eingeübt und in diesem Sinn verselbstständigt worden, Und wer jetzt will, dass man überhaupt mal diese Frage, würden wir heute sagen, problematisiert, das ist nichts anderes als den Wert dieser Werte in Frage stellen, der tut gut daran, das ist ja der Vorschlag, sich das zustande kommen oder das Gewachsensein, das Gewordensein dieser Praktiken, Werte und Institutionen vor Augen zu führen. Und tatsächlich ist das auch schon der Ansatzpunkt, die Programmatik oder das Versprechen einer Genealogie, die auf eine gewisse Weise Geschichtlichkeit und Kritik zueinander bringt, aneinander führt, der Versuch durch Historisierung Einsicht in die Gewordenheit, sich distanzieren zu können von den Geltungen und übrigens auch von den Selbstverständlichkeiten, von der Herrschaft, könnte man sagen, die bestimmte Werte oder Normen oder Institutionen über uns haben. Denn wenn man plötzlich mal weiß, wo es genau herkommt, dass in deutschen und österreichischen Universitäten immer noch die Studierenden in dieser Stufenanordnung sitzen, wer das wann erfunden hat, welche Argumente dafür gebracht wurden, welche sozialen Institutionen es durchgesetzt haben, dann sind wir vielleicht noch nicht jenseits bestimmter Praktiken, aber wir beginnen langsam uns zu fragen, muss das so sein? Und ab welchem Punkt schien es so, dass es nur so geht? Und damit werden bestimmte Normen, die vorher unbefragt wertvoll waren, auf ihren eigenen Wert dieser Werte hin befragt, werden problematisiert. Und Nietzsche scheint zu sagen, die Kenntnisse über das Gewordensein, die Bedingungen und Umstände des Erwachsens sind dafür ein erster Schritt, wahrscheinlich nicht der einzige. Das heißt, Geschichte ist nicht schon die Kritik oder Zurückweisung dieser Werte und Praktiken, aber es ist der erste Schritt hin zu einer Problematisierung oder in Zweifel ziehen. Damit haben wir, das war der erste Schritt, schon ein bisschen ein Verständnis, vielleicht ein Vorbegriff dessen, was hier unter dem Begriff oder dem Titel Genealogie gemeint sein kann, nämlich tatsächlich ein Vorschlag eines Verfahrens, vielleicht sogar einer Methode, die durch die Historisierung, die Analyse des Gewordenseins oder der Bedingungen und Umstände der Herkünfte oder des Erwachsens tatsächlich Distanzierung zum Gegenstand erlaubt und damit tatsächlich helfen kann, den Wert oder die Werthaftigkeit oder eben auch die Fragwürdigkeit bestimmter Institutionen, Werte oder Normen neu zu befragen. Zweiter Schritt. Was gehört jetzt dazu? Oder was sind die Elemente oder die Bausteine einer Genealogie, wenn wir darunter eine Geschichte verstehen, eine geschichtliche Erzählung, die etwas sagt über das Zustandekommen und sich durchgesetzt haben von bestimmten Normen, Praktiken und Institutionen und die gleichwohl in diesem Bilanzieren oder Analysieren der Geschichtlichkeit auch etwas zur Kritikwürdigkeit beiträgt. Es ist, wenn man auf die klassischen genealogischen Texte zum Beispiel von, das heißt zum Beispiel vor allem von Nietzsche und Foucault blickt, relativ einfach, dass man sagen kann, alles was in diesen Texten passiert, lässt sich unter bestimmte Begriffe fassen und vielleicht sind das auch die methodischen Leitlinien. Der erste Punkt ist klar, alle diese Texte kommen daher wie Geschichtstexte oder Geschichtserzählungen. Genealogien sind historische Texte, die über Herkünfte oder über Ursprünge sprechen. Wenn Sie den Foucault-Text gelesen haben, wissen Sie, dass man diese Begriffe auch gegeneinander setzen kann. Foucault macht das vielleicht ein bisschen stärker, als es im Nietzsche-Text der Fall ist, aber es ist klar, dass es verschiedene Weisen des Zugriffs auf diese Gewordenheit sind. Was alle diese Texte auch interessanterweise behaupten, ist, dass das, wovon sie kritisch schreiben, etwas mit dem Selbst oder dem Selbstverständnis unserer Gesellschaften zu tun hat. Das heißt, alles, wofür sich Nietzsche und Foucault kritisch interessieren, sind fundamentale Praktiken, Werte oder Institutionen, von denen die beiden behaupten, dass sie das Selbstverständnis und auch das Selbstverhältnis, das heißt das praktische Subjektsein heute in einem gewissen oder sogar sehr starken Maß betreffen. Alle diese Texte operieren außerdem mit einer sehr starken Idee, dass das, was man an diesen Geschichten als hauptsächlich problematisch ausweisen kann, ihre Verwobenheit oder Verflechtung mit der Macht ist. Und dazu werde ich Ihnen gleich noch zwei einschlägige Zitate von Nietzsche zeigen, die Sie vielleicht auch schon gelesen haben, genau aus der Mitte der Genealogie der Moral. Und drittens haben alle diese Geschichtserzählungen einen relativ drastischen, manchmal sogar hyperbolischen, das heißt übertreibenden Charakter. Das heißt, das, was diese Geschichten hier aufweisen, ist eine Geschichte, die bisher keiner kannte, die grausamer, gemeiner und vielleicht auch unerträglicher ist, als dasjenige, was man bisher über diese altehrwürdigen Werteinstitutionen oder Normen gemeint hat. Und deswegen kann man, würde ich sagen, relativ allgemein sagen, dass das, was diese Genealogien tun, um durch Vergeschichtlichung oder Historisierung diese Art von Verfremdung und Befreiung herbeizuführen, ist etwas zu sagen über das Entstehen, über die Genese von Selbstverständnissen und Selbstverhältnissen, die für uns konstitutiv sind. In Nietzsches Fall sind das vor allem auch mit der Religion und der Metaphysik zusammenhängende Konzeptionen. Zweitens bezieht es sich auf den Machtcharakter historischer Prozesse. Und drittens scheint es für diese beiden Autoren zumindest relativ wichtig zu sein, dass sie das Drastische, das Grelle und manchmal auch Brutale dieser alternativen Geschichten, die eben die Legitimität nicht hervorbringen, sondern in Zweifel ziehen, ausstellen. Und was die Machtfrage angeht, sind die berühmten Stellen genau in der Mitte der Genealogie der Moral hier relativ einschlägig. Und es ist ziemlich kompliziert formuliert, aber glaube ich gar nicht so schwer zu verstehen. Vielmehr gibt es für alle Art Historie gar keinen wichtigeren Satz als jenen, der mit solcher Mühe errungen ist, aber auch wirklich errungen sein sollte. Dass nämlich die Ursache der Entstehung eines Dings und dessen schließliche Nützlichkeit, dessen tatsächliche Verwendung und Einordnung in ein System von Zwecken toto coelo, das heißt himmelweit, auseinanderliegen. Dass etwas Vorhandenes, irgendwie zustande gekommenes, immer wieder von einer ihm überlegenen Macht auf neue Ansichten ausgelegt, neu in Beschlag genommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird, dass alles Geschehen in der organischen Welt ein Überwältigen und Herrwerden und dass wiederum alles Überwältigen und Herrwerden ein Neuinterpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige Sinn und Zweck notwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht werden muss. Auch in den Metaphern komplex, auch nicht ganz unproblematisch. Am Ende so komische Vergewaltigungs-, ganz bizarre Vergewaltigungssemantik, die da irgendwie ins Spiel kommt. Auch die These, dass das, wovon hier behauptet wird, dass es ein Grundgesetz ist, auch für die organische Welt im Allgemeinen ginge, ziemlich bizarr. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, relativ leicht. Und der steht so in der 4., 5. und 6. Zeile. Da steht, das, was entsteht und dort eine bestimmte Funktion hat, nichts anderes als Nützlichkeit, muss auf keinen Fall dasjenige sein, als was dieselbe Sache später uns entgegentritt und eine Funktion zu haben scheint. Das kann himmelweit toto coelo auseinanderliegen. Das heißt, wer glaubt, dass eine Sache heute einen bestimmten Nutzen hat, darf nicht behaupten, dass er diesen Nutzen immer schon hatte. Und er darf erst recht nicht behaupten, dass diese Sache wegen dieses Nutzens in die Welt kam. Sondern, behauptet Nietzsche, wer Historie betreibt, muss diesen Satz verstehen, was heute auf eine bestimmte Weise ist und wirkt, kann aus Ursprüngen, Herkünften kommen, die ganz andere waren. Und für Nietzsche ist diese Idee auch der möglichen Umkehrung von bestimmten Werten enorm wichtig, weil er ja behaupten will, dass solche Dinge, die für uns so selbstverständlich scheinen, wie eine allgemeine Moral oder der Glaube an bestimmte religiöse Gebote, eigentlich ursprünglich ganz andere Funktionen hatten, ganz andere soziale Aufgabenwahrnehmungen haben und oft genug mit sozialer Herrschaft und eben nicht Glaube, Objektivität oder Allgemeinheit zu tun hatten. Deswegen verpflichtet er in diesem Zitat den Genealogen darauf, skeptisch zu sein gegenüber allzu pauschalen Kontinuitätsunterstellungen und der Erwartung, dass alles immer schon so war, wie es heute ist. Und er rät dazu, das steht in den letzten vier, fünf Zeilen, diese Prozesse als Machtgeschichten, Überwältigungsgeschichten zu lesen. Und in einem gewissen Sinn, Nietzsche ist ungefähr ein später Zeitgenosse von Darwin, rät er, das auch als Kampf um Überlebensprozesse zu verstehen. Er hat Darwin gehasst übrigens, weil der für ihn in seinen Augen Platterdenker war, der diese ganze geschichtliche Dimension biologisiert hat. Aber trotzdem, in dem Punkt sind sie sich ähnlich. Nicht glauben, dass der Mensch geschaffen wurde, am Anfang gut war und sich dann entfaltet hat, sondern eher davon ausgehen, dass das, was wir heute kennen an sozialen Institutionen, das Ergebnis sozialer Kämpfe ist. Und das heißt, siegreiche sozialer Kämpfe, und damit sind die Dinge, die wir heute vor uns sehen, Kampfergebnisse oder Überwältigungsergebnisse. Das ist hier der Vorschlag. Und dahinter steckt, auch wenn das ein bisschen brutal klingt, glaube ich, nichts anderes als erstmal der Vorschlag oder der Imperativ auf historische Prozesse auch als politische, umkämpfte, kampfvolle, kampfmäßige, antagonistische Prozesse zu blicken. Zitat, das relativ kurz danach kommt, die nächsten beiden. Alle Zwecke, alle Nützlichkeiten sind nur Anzeichen davon, dass ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihn von sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat. Ähnlicher Gedanke kurz danach, die vermeintliche Entwicklung, und damit bezieht sich Nietzsche implizit auch auf die deutschen Darwinisten zu dieser Zeit, ist wohl eher die Aufeinanderfolge von mehr oder minder tiefgehenden, mehr oder minder voneinander unabhängigen, an ihm sich abspielenden Überwältigungsprozessen. Die Form ist flüssig, der Sinn ist es aber noch mehr. Das dritte Zitat ist für unseren Kontext jetzt nicht ganz so wichtig. Das ist das Beispiel, das er vor allem verwendet in der Mitte der Dynamologie der Moral, nämlich das schlechte Gewissen als in seinen Augen ein fatales Produkt einer Geschichte und gerade kein Zeichen dafür, dass die Menschen zivilisierter sind als früher, sondern im Gegenteil, eine Erkrankung, wie er sagt. Auch nicht ganz unproblematisch in der Sprache. Aber Sie sehen vielleicht den Grundimpuls, die Grundidee. Und ja, Methodologie ist jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, weil es eine richtige Methodologie hat das natürlich nicht. Sie sehen das, das ist auch eher spekulativ. Aber es ist der Versuch zu sagen, wer auf die Geschichte von etwas blickt, blickt nicht auf Sinn oder auf Wert an sich. Eine Sache, die sich geschichtlich entwickelt, hat nicht den einen Wert, den einen Sinn, die eine Funktion, sondern der Wert, der Sinn, die Funktion sind umkämpft. Und das, was heute eine Sache darstellt, als was sie nützlich ist, ist das Produkt von Auseinandersetzungen, Bekämpfungen, Bekriegungen verschiedener Gruppen, die dieser Sache ihren Sinn, ihren Zweck, ihre Funktion aufprägen wollen. Und deswegen ist die Genealogie diejenige Übung, die genau diesen antagonistischen, umkämpften, kämpferischen Charakter und damit auch die Nichteinheit der Gegenstände über diesen Strich freilegt oder eröffnet. Und damit zeigt die Genealogie, die historische Betrachtung, etwas, was tatsächlich, Sie haben es vorhin gehört, in Nietzsches Augen bisher, 1887, noch nie irgendjemand wirklich gedacht hat, nämlich dass die Werte, wie wir sie kennen, gar nichts Ewiges, Allgemeines oder Überzeitliches sind, sondern dass sie durch und durch geschichtlich sind, eine Geschichte haben. Und dass die Geschichte sogar, das sollen diese Textausschnitte hier, glaube ich, belegen, die sie nur haben, den Sinn haben sie nur, weil sie Ergebnisse von Kräfteverhältnissen, Umkämpfungen, Überwältigungsprozessen oder dem, was er ganz allgemein Willen zur Macht nennt, sind. Der nächste Schritt. Was ist daran philosophisch oder wieso braucht man, um eine solche Kritikart zu üben oder zu praktizieren, philosophisches Wissen oder überhaupt eine bestimmte Art von Philosophie? Und Sie haben es vielleicht letzte Woche schon angesprochen mal, und das kommt aber noch ein paar Mal jetzt auch vor, wenn Sie über Marx und die marxistische Auslegung des Verhältnisses von Philosophie und Gesellschaft sprechen. Das ist natürlich eine bestimmte Art von kritischem Wissen gibt. Und Horkheimer hat das im Prinzip nur auf die Formel gebracht, die eigentlich in der Geschichte des Marxismus schon angelegt war. Und auch Nietzsche und Foucault haben diese Idee, dass man, um diese Accounts oder Geschichten zu schreiben, ziemlich viele Dinge philosophisch wissen und artikulieren können muss. Und ich nenne nochmal von vorne die drei Elemente, die hier spezifisch und besonders sind. Und für diejenigen von Ihnen, die Studienanfängerinnen und Anfänger sind oder in den ersten Semestern, Sie wissen, dass diese Sachen sich nicht von selbst verstehen, sondern dass es genug alternative, vielleicht sogar dominantere Strömungen der Philosophie gibt, die diese Unterstellungen philosophischer Natur gar nicht unterschreiben würden. Und das ist vielleicht auch das Interessante dieser Gegentraditionen des nietzscheanischen oder foucaultianischen Denkens. Das erste ist, dass tatsächlich die beiden in Bezug auf das Selbst oder das Subjekt davon ausgehen, dass das Selbst nicht eines ist, nichts Einheitliches, keine Substanz, keine Einheit. Und wenn Sie den Foucault-Text gelesen haben, der dramatisiert das ja fast auf jeder Seite, und behauptet und stellt dar, wie die genealogische Erzählung diese vermeintliche Einheit des Erkenntnissubjekts, wie er es immer nennt, eigentlich zerstört oder unterminiert oder auflöst. Und damit wird behauptet, dass die Art und Weise, wie Subjekte sind, nichts Allgemeines ist, sondern etwas Hochpartikulares, was sich geschichtlich entwickelt und was damit nicht nur psychologischen Varianzen unterliegt, sondern auch radikal historischen. Und deswegen muss die Untersuchung von Subjekt sein, Subjektheit oder Subjektivität, radikal historisch sein. Da trifft sich übrigens diese Art zu denken relativ klar mit dem, was die Kolleginnen und Kollegen in der Ringvorlesung am Donnerstag über die politische Soziologie machen. Peter Matas und die anderen. Das ist Donnerstag, oder? Über das Verhältnis von Subjektivität und Gesellschaft. Ich habe das Programm vorhin gesehen. Und wahrscheinlich ist das ein Parallelprogramm zu dem, was zumindest diese beiden Autoren heute, die heute vorgestellt werden, hier behaupten. Das heißt, was es heißt, ein Subjekt zu sein, unterliegt selbst radikal historischer und sozialer Varianz. Und das ist eine philosophische These, denn die ist eine These ganz allgemeiner Natur über Subjektivität. Und in diesem Sinn kann man Foucault und Nietzsche ohnehin schon zu den radikalen Subjektkritikern zählen, womit nur behauptet wird, dass sie kritisch eingestellt sind gegenüber einer eher substanziellen oder einer sehr formalen Konzeption von Subjektivität, von denen die Subjektivitätsphilosophen behaupten würden, dies sei etwas Allgemeines, vielleicht sogar Transzendentales. Und deswegen steckt im genealogischen Programm schon sehr viel Philosophie, nämlich eine relativ hochstufige, komplexe und übrigens auch ziemlich diskussionswürdige Theorie des Subjekts. Der zweite Punkt, auch der war schon angesprochen, in der Genealogie als einem kritischen Verfahren Geschichte zu schreiben, steckt eine relativ komplexe, hochstufige Machttheorie, nämlich eine Machttheorie, die behauptet, dass Macht selber etwas ist, was die sozialen Gegenstände und Entitäten prägen und formieren kann. Und die Behauptung und in den eben zitierten Sätzen zur Funktion oder zum Sinn kam das schon vor. In dieser Tradition wird behauptet, dass man durch Rekurs auf den Machtbegriff genau diese Arten von Verschiebungen von Sinn, Bedeutung, aber auch sozialen Arrangements erläutern kann. Und in diesem Sinn wird der Machtbegriff zu vielleicht dem zentralen Explikationsbegriff für diese Philosophien und auch das in der Radikalität, die wahrscheinlich in der Philosophiegeschichte gerade mal noch bei Marx und dem Marxismus erreicht wird, nämlich die Behauptung, dass wenn wir, um überhaupt etwas zu analysieren, auch die Ebene des Sinns oder der Normgeltung, wir Rekurs nehmen müssen auf den Begriff der Macht oder der Kräfteverhältnisse, um zu verstehen, wie sich überhaupt so etwas wie Bedeutung oder Normativitäten ergeben oder einspielen. Und der dritte Punkt, und auch der ist gewissermaßen philosophisch, die These, dass um solche Geschichten zu schreiben, man nicht einfach nur in die Geschichtsbücher blicken sollte, sondern dass es eine spezifische Darstellungsform, vielleicht sogar eine spezifische Rhetorik oder Stilistik dieser Darstellungen gibt, deren Ziel es ist, die Subjekte, die diese Texte lesen, zu konfrontieren mit diesen unbequemen Wahrheiten über sich selbst. Und in diesem Sinn könnte man sagen, gibt es einen ethischen oder existenziellen Charakter in diesen Erzählungen. Die Genealogien wirken im Schockieren, Provozieren, Herausfordern und Destabilisieren, vielleicht sogar eben in die Krise führen der Subjekte, die während sie diese Texte lesen, etwas über sich erfahren, was sie erstens vorher nicht wussten und was zweitens inkompatibel mit demjenigen ist, was sie bisher von sich gedacht haben. Und spätestens hier, weil das ist ja der Punkt, den wir versuchen rauszuarbeiten, kommt die Kritik ins Spiel. Denn spätestens an diesem Punkt wird klar, die Texte oder die Gewissheiten, die Form von Wissen, die diese Genealogien erzeugen, ist eine oder eines, das auf die Subjekte kritisch wirkt, in die Krise führt, destabilisierend wirkt, weil diese Arten von Erzählungen ihnen etwas anderes über sich erzählen, als das, was man ihnen sonst über sie gesagt hat. Und in diesem Sinn kann man sagen, greifen diese Texte bestimmte Gewissheiten, Selbstverständlichkeiten und gewisse Normen, Institutionen und Praktiken an und sind sie selbst, wenn man so will, kämpferische Texte. Vierter Schritt. Was nützt das jetzt und wieso sollte man das tun? Oder was sagen die beiden selber wieso man das brauchen kann und wieso diese komische, kritische Übung der Historisierung und des Gegenerzählens etwas bewirken kann. Gucken Sie sich kurz eine Formulierung an von Foucault aus dem Text, den Sie vielleicht gelesen haben, der auch ein Motiv ganz am Anfang nochmal aufnimmt. Die wirkliche Historie, und mit wirklicher Historie meint er jetzt die, die sich in die Tradition der Genealogie stellt, sieht sich die Dinge aus nächster Nähe an, doch dann reißt sie sich von ihnen los, um sie aus der Distanz zu betrachten, ähnlich dem Blick des Arztes, der eindringt, um eine Diagnose zu stellen und den Unterschied zu benennen. In allen Fällen geht es um eine Verwendungsweise der Historie, die sie für immer von dem gleichermaßen metaphysischen und anthropologischen Modell des Gedächtnisses oder des Wiedergewinnens, müsste man hier glaube ich sagen, befreit. Es geht darum, die Historie oder die Geschichte zu einem Gegengedächtnis zu machen und darin eine ganz andere Form von Zeit zur Entfaltung zu bringen. Und auch das ist, glaube ich, jetzt relativ metaphorisch, vielleicht auch ein bisschen dunkel ausgedrückt, aber Sie sehen grundsätzlich die Behauptung, diese Texte, diese Geschichten so erzählen, bringt uns, erstes Zitat, in Distanz zu diesen Dingen und zweitens, sie befreit uns von bestimmten Dingen, unter denen wir bisher oder von denen wir bisher gefangen oder befangen waren. Und es gibt jetzt andere Formen von Erfahrung oder von Zeit. Bisschen klarer ist es vielleicht hier. Die von der Genealogie angeleitete Historie oder Geschichte, das ist auf Französisch immer nicht so ganz klar mit der Histoire, will die Wurzeln unserer Identität nicht freilegen, sondern zerstreuen. Sie sucht nicht nach dem Herd, Ursprung, aus dem wir kommen, nach jener Heimat, in die wir nach dem Versprechen der Metaphysiker wieder zurückkehren werden. Vielmehr macht sie all die Brüche sichtbar, die uns durchziehen. Das heißt, auch hier wird behauptet, diese Gegenerzählungen, destabilisierenden, provozierenden, vielleicht sogar destruktiven, kritischen Erzählungen, rütteln uns los von bestimmten Dingen, die wir über uns gedacht haben. Und ich sage nochmal, das ist ja nichts anderes als Foucault, der über Nietzsche spricht, der über seine Zeitgenossen spricht. Und Nietzsche hat behauptet, wenn wir uns fragen, wieso die Frommen immer noch fromm sind, obwohl Gott längst tot ist, muss man erzählen, wo die Religion herkommt und wie religiöse Überzeugungen Herrschaft über die Seelen der Gläubigen gewonnen haben. Und nur wenn man diese Art von Wissen in Anschlag bringt oder die Gläubigen damit konfrontiert, kann es überhaupt beginnen, dass jemand beginnt, sich von ihm liebgewordenen Überzeugungen zu lösen. Und Foucault nimmt diesen Punkt hier auf und er sagt, diese Art von Genealogien oder von der Genealogie angeleiteten Geschichten leiten an, etwas an der eigenen Identität oder an den eigenen Selbstverständlichkeiten und Selbstverständnissen zu destabilisieren, aus der Verankerung zu lösen und die Dinge komplexer zu machen, loser zu machen und wahrscheinlich aber auch die letzten beiden Zeilen widersprüchlicher zu machen. Und in diesem Sinn ist tatsächlich, das soll hier die Überschrift Desidentifikation und Befreiung heißen, ist der kritische Akt, den die Genealogie vollzieht, ein kritischer, der aber auf Befreiung hinzieht. Und in diesem Sinn scheint hier die Behauptung zu sein, dass das genealogische Geschichtsschreiben oder die genealogischen Gegenerzählungen Mittel sind, um Subjekte zu befähigen, sich auch selber einen Reim auf ihre eigene Identität und Geschichte machen zu können, auch wenn das heißt, dass man sie von sehr liebgewonnenen, sehr einfachen und man könnte auch sagen ideologischen Überzeugungen löst, vielleicht sogar mit Gewalt diese ideologischen Überzeugungen wegsprengt. Und ungefähr diese Art auch so von brachialer Rhetorik ist ja in diesen ganzen Texten präsent. Das würde heißen, das Ziel, danach suchen wir, oder der Zweck, der Nutzen dieser Genealogien liegt in der Tat eher in einer ethischen oder existenziellen Dimension. Diese Genealogien, Geschichten, Gegenerzählungen helfen, sich klar zu werden über die Herkunft und Geworbenheit uns liebgewonnener Überzeugungen und Praktiken, vielleicht auch Institutionen, weil wir es immer schon so gemacht haben, in der Schule, in der Universität, in der Politik, in der Religion, im Zusammenleben, scheinen dies die Regeln zu sein, die gut sind und nutzen. Der Genealoge sagt, Schaut euch genauer mal an, wo diese Regeln, diese Institutionenformen und diese Interaktionsweisen herkommen. Und ihr werdet finden, dass sie durchzogen sind mit Macht, Herrschaft und Überwältigungsprozessen. Und ihr werdet euch dann fragen, wem nützen eigentlich genau die heutigen Werte und Überzeugungen und Interaktionsweisen? Und Nietzsche und Foucault sind fest davon der Überzeugung, dass danach zumindest dieser kleine Spalt Differenz zu dem, was man bisher ohnehin so gemacht hat, groß genug ist, um Zweifel zu sehen und vielleicht auch, um zur Überwindung bestimmter Verhältnisse, wenn es gut geht, beizutragen. Und deswegen scheint tatsächlich das Ziel, der Zweck und vielleicht auch das Ethos, auf dem die genealogischen Projekte zulaufen, eines des Anderswerdens, des möglicherweise Anderswerdens zu sein. Und das letzte Zitat von Foucault aus einem anderen Text, ein bisschen später entstanden als die anderen, hat das, glaube ich, ganz gut nochmal formuliert, auch wenn da nochmal andere, eher politische Bezüge auftauchen. Das Hauptziel besteht heute zweifellos nicht darin, herauszufinden, sondern abzulehnen, was oder wer wir sind. Wir müssen uns vorstellen und konstruieren, was wir sein könnten. Abschließend könnte man sagen, dass gleichermaßen politische, ethische, soziale und philosophische Problem, das sich uns heute stellt, ist nicht der Versuch, das Individuum vom Staat und seinen Institutionen zu befreien, sondern uns selbst vom Staat und der damit verbundenen Form der Individualisierung zu befreien. Das bezieht sich auf Dinge, die in dem Text vorher kommen, aber jetzt kommt eigentlich die wichtigere Idee. Wir müssen nach neuen Formen von Subjektivität suchen und die Art von Individualität zurückweisen, die man uns seit Jahren aufzwingt. Und was das genau heißt, ist, glaube ich, relativ schwer zu verstehen, sogar für Leute, die Foucault gut kennen, weil da ganz wenig über diese anderen neuen alternativen Formen von Subjektivität gesprochen hat. Trotzdem ist, glaube ich, klar, im ersten Satz und in der Formel neue Formen von Subjektivität. Und ich glaube, dass dieses Motiv tatsächlich die genealogischen Fragen, die genealogischen Hoffnungen ganz gut auf den Punkt bringt. Die Idee ist, dass wer eine bestimmte Form des Verhältnisses zur Geschichte und zur Geschichtlichkeit hat, weniger gekettet eine bestimmte Form des Selbstseins oder von dem, was wir heute sind, ist. Und es gibt die kritische Möglichkeit zu reflektieren auf und vielleicht sogar zurückzuweisen, abzulehnen, was wir heute sind und scheinbar sein müssen. Das heißt, was die Genealogie zeigt, ist der kleine Spalt Freiheit, der bleibt, obwohl wir umstellt sind von Institutionen wie dem Staat, den Regeln, den Begriffen, allen möglichen sozialen Regularien, die uns begrenzen oder zu dem machen, was wir sind. Aber es gibt die Möglichkeit, in der Erkenntnis oder im Durcharbeiten, historischen Durcharbeiten dessen, wo diese Regularien, Regeln, Normen herkommen, zu sehen, dass es die Möglichkeit gibt, manche von ihnen zurückzuweisen und abzulehnen. Und damit gibt es, zumindest hypothetisch, zumindest in einem kleinen Grad, die Möglichkeit, neue Formen des Lebens, des sich selbstverstehens und sich selbstverhaltens, und das nennt er hier neue Formen von Subjektivität, zu erfinden, zu konstruieren und sich damit von bestimmten Zwangsverhältnissen zu befreien. Und damit sehen Sie, zumindest in Umrissen vielleicht, die These der Genealogie, die behauptet, Geschichte und Kritik hängen zusammen, weil Kritik üben daran hängt, was wir wissen über dasjenige, was wir kritisieren. Wenn wir dasjenige kritisieren wollen, was wir heute sind, diejenigen Institutionen, Register, Begriffe, Kategorien, die uns zu dem machen, was wir sind, müssen wir wissen, wo sie herkommen, wo sie entstanden sind und wie sie sich etabliert haben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Alternativen sich vorstellen zu können und vielleicht sogar diese Alternativen schon zu konstruieren und vielleicht sogar zu leben. Und dass das nichts Einfaches ist, versteht sich von selbst. Diese beiden Autoren glauben, dass es die Aufgabe der Philosophie ist, interessanterweise, und nicht einer anderen Form von Wissen, sondern auch die, die würden beide behaupten, dieses genuin philosophisches Wissen und eine philosophische Aufgabe, das heißt darüber nachdenken, ob bestimmte Arten zu leben, die wir heute so kennen und zu denen man uns gebracht hat und zu denen man uns gebracht hat, die einzigen sein müssen oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. heute ein Selbst zu sein. Und die Theologie sagt, wer das kritisieren will, muss Kritik über und durch die Geschichte leisten. Und Genealogie heißt wahrscheinlich nichts anderes, als zu sagen, bestimmte Dinge sind sehr schwierig zu kritisieren. Und man sollte zumindest an dem Punkt anfangen, an dem wir abschätzen können, wie etwas überhaupt entstanden ist. Und beginnen können, darüber nachzudenken, ob man sich davon befreien kann. Und diese Befreiung durch Wissen oder Befreiung durch Philosophie ist vielleicht auch ziemlich interessant. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt noch weiterlesen wollten, könnten Sie das hier tun. Aber das ist auch jetzt nicht so wichtig. Fragen, Einspruch, Zweifel. Und wir können auch gerne nochmal zurück zu einem der Textausschnitte, die hier waren, aber auch gerne nochmal zu irgendwas aus den Texten, die Sie gelesen haben oder nicht gelesen haben. Das heißt, ja. Dazu gesagt haben, wie das geht. Und aus Ihrer Frage höre ich den Eindruck raus, dass nein. Dass nämlich diese Texte die Frage ganz oft offen lassen. Und bei Foucault ist es ganz ähnlich. Und auch hier die Formulierungen sind ganz negativ. Ne? Die Idee ist Befreiung von dem, was war, Befreiung von bestimmten Institutionen, die heute gelten. Und dann gibt es ganz andere, neue Formen. Und man könnte sich jetzt fragen, ob die Philosophie, wenn es um die Konstruktion oder Erzeugung, Konstruierung dieser neuen Formen geht, allgemeine Antworten geben kann. Und Nietzsche und Foucault scheinen geglaubt zu haben, dass sie wollen. Dass das selbst dann nur lokale, kontextuelle, vielleicht sogar ganz begrenzte, immanente Vorschläge sein können, die der Philosoph dann seinen Lesern gar nicht abnimmt. Und beide hätten, glaube ich, das hängt auch mit dem Bezug beider zur Antike zusammen, geglaubt, dass das eine ethische Frage ist und dass ethische Fragen ohnehin immer nur der sie betrifft, wirklich umsetzen kann. Die Philosophie ist sozusagen eher hier für den kritischen Teil, die Befreiung zum Selbstmachen zuständig, aber nicht selbst für das Errichten dieser neuen Moral oder dieser neuen Tafel. Obwohl Nietzsche damit, ich weiß nicht, ob Sie das auch Wissen damit geflirtet hat, so bestimmte neue Regeln oder eine ganz neue Moral selber zu konstruieren. Aber das sind relativ fragmentarische Elemente. Und Foucault selber hat sich denen immer verweigert. Er hätte gesagt, was ich euch als Theoretiker biete, ist dieses Instrumentarium der kritischen Absetzung von den geltenden Moralen. Und danach gibt es sozusagen die Freiheit zur Selbstkonstruktion, aber keine allgemeinen Regeln. Aber das ist ihm vielleicht zu schwach. Weiter? Ja. Kriegen die Leute ein Mikro, ne? Ja, ich würde was hören. Ich versuche mal auszureden, danke. Ja. Sehr klare Darstellung. Nachdem eine Genealogie so etwas Spekulatives hat und der was einen starken ethischen, intervisionistischen Impetus, stellt sich für mich die Frage, woran erkennt man eine gute Genealogie? Da hat es mich schon 100 Jahre davor gegeben. Und Mara, was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen, es gibt jetzt Kriterien, die über das hinausgehen, dass sie diese Effekte zeigen, von denen ich behauptet habe, dass sie versucht werden zu abgezeckt werden oder erwünscht werden? Wahrscheinlich, ich bin nochmal zurück. Wahrscheinlich sind das jetzt ganz schwache formale Kriterien. Eine Genealogie muss plausibel sein. Sie muss irgendwie in Übereinstimmung gebracht werden können mit den üblichen kulturhistorischen, historischen, soziologischen und vielleicht sogar psychologischen Wissen über das Wirken sozialer Institutionen und Praktiken. Es muss ein Wissen sein, das diejenigen, denen es präsentiert wird, angeht und sie trifft, sagen wir mal, vielleicht sogar schockiert. Wenn eine Genealogie das nicht tut, weil sie so dröge ist oder so wenig Neues bringt, dass sie die Perspektiven nicht verschiebt, ist sie vielleicht eine Genealogie, aber sie ist schlecht oder schwach oder langweilig. Wahrscheinlich ist die Genealogie dann gut, wenn ihr genau das gelingt, was bei Nietzsche meistens gelungen ist und bei Foucault in den meisten Fällen, nämlich tatsächlich, dass sie skandalisieren, weil sie einen Perspektivwechsel auf dieses, das, was sie beschreibt, erzeugt, der irgendwie unerwartet ist und damit Erkenntnisse. Und bei Nietzsche ist in der Tat, das sind ja nicht nur 100 Jahre, das sind ja schon 130, die sind gut abgehangen, diese Thesen auch über sozusagen den Ursprung der Religion. Bei Foucault, die Sachen sind immerhin 30, 40, 50 Jahre alt, das hat zum Teil schon noch Sprengstoff, wenn man sich nochmal überlegt, was die Rolle des Gesetzes, des Gefängnisses oder des Staates nur ist in moderner Subjektivierung. Aber auch das könnte natürlich irgendwann seine Zeit gehabt haben. Und die Genealogen der Zukunft müssen uns irgendwas Schockierendes über etwas erzählen, woran wir glauben, dass es eine rundum gute Sache ist. Und das, was es zurzeit gibt an historischer Forschung zum Begriff der Menschenrechte, kann ein ziemlich guter Kandidat zu sein. Wer zeigen kann, dass eine so klare, gute, einfache Sache wie Menschenrechte entstanden ist, auch so in Diskursverhältnissen, die ganz schön dubios sind, wo ganz schön viel Politik im Spiel war, der, glaube ich, dezentriert tatsächlich was oder destabilisiert was. Und das ist ein gutes Kriterium. Eine Sache ist nur gut, wenn sie irgendwie schockiert. Vielleicht. Das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, aber das ist vielleicht das Stärkste, dass es tatsächlich uns irgendwas, wovon wir alle glauben, dass es gut ist, Bildung. Genealogien der Bildung sind deswegen interessant, weil sie zeigen, dass an der Bildungsidee, vor allem an den Bildungsinstitutionen, auch ziemlich viele eklige Sachen hängen, gewalttätige Sachen hängen. Aber vielleicht ist das auch schon so ein Abgang, eine Weisheit aus 70er Jahren. Aber je besser die Sachen gemacht sind, je genauer sie werden im Nachzeichnen, wie tatsächlich bestimmte Werte immer mit einem Preis versehen oder mit sozialen Kosten versehen entstehen, ich glaube, der verdient es, Preisträger des Preises für gute oder interessante Genealogien zu sein. Ja? Ich hatte mir nur auf die letzte Frage gegeben, jetzt habe ich auch verstanden, die Frage. Weil ich glaube, da ist eben das mit, das ist ja dann bitte, also dieser Satz abschließend könnte man sagen, das gleiche aus dem Geschehen zu sagen, oder? Dass sich uns heute stellt, ist nicht der Versuch, dass wir uns vom Staat sind, zu befreien, sondern uns selbst vom Staat in der damit verbundenen Form der Individualisierung zu befreien. Und meine Frage ist jetzt, was meint ihr eigentlich genau mit der verbundenen Form der Individualisierung zum Staat? Weil mir kommt so vor, dass ja gerade diese Individualisierung, also sozusagen dieses Verändern in irgendeiner Weise so, also von sich selbst und Selbstverständnis ja eigentlich eine Position hat, also abgespalten vom Staat irgendwo, also verstehe das jetzt nicht, wie das zusammenhängt. Ja, das hängt aber jetzt auch an dem Zitat, von dem ich jetzt auch sagen würde, das ist nicht so ganz klar. Da fehlt hinten noch ein nach dem Könnten, da habe ich gerade Auslassungszeichen, da gibt es noch einen Satz, der nochmal ein bisschen mehr sagt über das, was er Individualisierung nennt, und da wird Individualisierung und Totalisierung durch den Staat wieder erwähnt, und ich glaube, das bezieht sich nochmal darauf. Sagen wir mal, das Mindeste, was man da sagen kann, ist, dass Foucault hier behauptet, dass unser Verhältnis zu den Institutionen, und der Staat ist eine Institution von vielen, Individualität hervorbringt, soziologisch gesprochen. Und Individualisierung, zumindest so wie er es braucht, das ist in der deutschen Sprache gebraucht, ein bisschen anders, meint eigentlich, dass eine bestimmte Form von Individualität oder Individuum zu prägen oder zu konstruieren. Und da scheint er zu sagen, weil das an den Institutionen hängt, müssen wir uns von den Institutionen und mit der Art und Weise, wie sie uns prägt, versuchen zu befreien. Und die Gegenüberstellung ist ja hier, das geht nicht um ganz allgemein uns von der Form von Individualisierung. Also ich finde es auch jetzt nicht, das ist nicht glasklar von mir, das stimmt. Aber das ist die Idee. Und wenn Sie nochmal zurückdenken an diese nietzschischen Formulierungen, der hat einen ähnlichen Punkt. Der sagte, die Moral macht uns zu dem, was wir sind, weil wir uns moralisch verstehen. Deswegen muss man um die Art und Weise, wie Subjekte in 1887 sind, kritisieren, indem man die Form, Diskurse, Begriffe, Werte kritisiert, die diese Subjekte anleiten. Zum Beispiel die Idee der Gerechtigkeit, der Unparteilichkeit, des Mitleids oder des guten Bürgers oder der guten Gläubigen. Und Foucault macht einen ähnlichen Punkt. Wer heute wissen will, wie wir sind und als was wir uns verstehen, wie immer gefügig, gehorsam, aber auch uns selbst als gut betrachten, muss über die Institutionen sprechen, die uns sozusagen einführen, einfügen, einfädeln in diese Form von Selbstsein. Und das ist, glaube ich, dasjenige, was er hier meint, mit der Form der Individualisierung. Würde vielleicht aber jetzt jemand der Foucault auch gut finden, was ich euch jetzt anders erläutern, den Zusammenhang. Und ich glaube, das ist zumindest mal das, was hier hauptsächlich im Spiel ist. Ja? Ich hätte noch einen anderen Punkt, und zwar stoße mich ein bisschen dran an Begriff von Befreiung, der sich kein Begriff davon bildet, was jetzt das Falsche oder das Schlechte in der Gesellschaft oder auch für einen selber wäre. Was, oder anders ausgedrückt, was veranlasst Nietzsche und Foucault dazu, so optimistisch davon auszugehen, dass aus der Fragestellung mehr oder weniger automatisch eine Befreiung hervorkommt? Was garantiert denn, dass daraus nicht noch was viel Schlimmeres hervorgeht? Also müsste das, fehlt da nicht noch was? Also ich meine, in Fragestellung ja, aber müsste da nicht noch eine Bestimmung von Falschen? Das ist eine schwierige und klassische Frage. Und die diversen Debatten, die schon existiert haben, die aber immer noch existieren zwischen Vertretern eher dieser Art zu denken und bestimmten Formen kritischer Theorie jetzt im Frankfurter Sinn, machen sich genau an der Frage ja fest. Ob das nicht hier, vorhin hat es auch jemand schon erwähnt, eher eine voluntaristische Form der Kritik ist oder vielleicht eine negative Form der Kritik, die anscheinend immer nur darauf hinweist, welche Begrenzungen bestehen, die man aufsprengen müsste, ohne dass genug gesagt wird, wozu befreit wird. Und damit könnte man sagen, gibt es vielleicht eine schwache Befreiungsvorstellung, aber keine Emanzipationsvorstellung. So könnte man das auch formulieren. Oder man könnte sagen, es sind zwei Bedeutungen von Befreiung, und die hier bleibt eher negativ. Und wenn wir mal hier bleiben, scheint das richtig. Als ob tatsächlich hier nur gesagt wird, das kritische Durcharbeiten der Institutionen oder Regime, der Individualisierung oder Subjektivierung zeigt uns nur das, was nicht unbedingt sein muss. Und deswegen hier der Appell, also geht es auch anders, neue Formen der Subjektivität. Und wahrscheinlich sind die meisten Texte, die man als genealogische Texte verstehen kann, an dem Punkt in der Tat relativ zurückhaltend. Da wird relativ wenig gesagt, außer diesen Formeln, dass es so etwas wie andere Möglichkeiten oder neue Formen geben kann. Ich würde ja sagen, wenn man genauer hinguckt, und das die Rede hier von der Erkrankung zum Beispiel, von der Überwältigung zeigt, dass hier schon noch ein bisschen mehr im Spiel ist und dass hier schon implizit vielleicht, nur implizit, eine Freiheitsvorstellung formuliert ist, die zumindest die Art von Selbstgestaltung in die Autonomie oder Souveränität des Subjektes selbst zurückgibt. Und dann könnte man sagen, dass auch die Genealogie eigentlich ein Gegenbild einer anderen Form von Freiheit hat, die unter bestimmten Formen sozialer Regulierung nicht zum Zuge kommt. Und dann sind wir schon fast auf halbem Weg zur kritischen Theorie, die daraus dann vielleicht sogar so etwas wie ein Gegenbild einer befreiten Gesellschaft machen will. Da sind auf jeden Fall diese beiden Autoren skeptischer, dass sich das ausformulieren oder ausmalen lässt. Und es ist jetzt vielleicht eine Frage des philosophischen Geschmacks, ob man diese Bilder vom Guten gezeichnet haben will. Und da ist der philosophische Geschmack dieser beiden Autoren einer, der sagt, lieber nicht. Also die klassische kritische Theorie macht das ja auch. Deswegen ist vielleicht Adorno auch näher an Foucault als an Horkheimer. Aber das müssen Sie mit den kritischen Theorie-Spezialisten besprechen. Für mich ist das ja so. Für mich ist das noch ganz kompatibel mit einem sehr starken Impuls der frühen kritischen Theorie, die auch sagt, wir müssen die Herrschaftsförmigkeit des bisherigen durcharbeiten und dann ahnen wir vielleicht die Möglichkeit nicht ganz so herrschaftsförmiger Zukunft. Aber mehr wissen wir. Aber das ist vielleicht zu wenig. Noch Fragen? Ja. Welche Rolle spielt dann für Sie Nietzsches Zarathustra? Weil die Nietzsches Zarathustra ist ja haargenau die Formulierung, was schert mich deinen Freien wovon? Es geht um das Freien wozu. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob das für Foucault funktioniert es noch, aber für Nietzsche funktioniert das meiner Meinung nach nicht, aus mehreren Gründen. Weil ja der Zarathustra gerade so etwas ist, er dreht das gerade umgekehrt um. Er schreibt zuerst seine positive Vision und danach kommen die Genealogien, die ihm im Weg stehen, um diese positive Vision zu realisieren, jenseits von Gut und Böse, Genealogie der Moral, Ecce Homo. Das sind ja alles dann Schriften, von denen er sagt, das sind Schriften, in denen ja jetzt die Hindernisse, die im Weg zu seiner positiven Utopie, nämlich des Zarathustra steht, versucht zu gescheit zu beseitigen. Und zwar jetzt, wie Sie das richtig gesagt haben, durch die Methode der Genealogie. Und die zweite Anmerkung, die ich machen wollte, ist, ob Sie nicht zu sehr auf das Erkenntnissubjekt, vor allem wieder bei Nietzsche, aber dadurch kann ich sagen, bei Foucault uns auch fokussieren. Weil es doch so ist, dass es hier um eine Befreiung auch unseres Begehrens geht und sozusagen nicht nur um eine reflexionserkenntnistheoretische Distanz zu den Dingen, sondern gerade bei Nietzsche bei Spinoza, den Sie auch davor indirekt genannt haben, wo das Subjekt ja ganz stark nicht nur ein Erkennendes ist, sondern vor allem ein Begehrendes. Ja, ein Verkörpertes, ein Dynamisches. Ja, eigentlich. Ja, okay. Nee, tatsächlich. Das sollte man jetzt nicht so epistemologisieren. Aber das würde ich jetzt gar nicht sagen, das war fast nur ein rhetorischer Punkt. Man muss ja mal Subjekt sagen und vor allem auch die Kritik der Subjektphilosophie damit anspielen. Ich will natürlich auch dazu sagen, dass beide Autoren ganz praktisch verkörperte, leibliche. Und ja, die Ernstkonstruktion des Subjekts haben. Und deswegen auch sagen, dass die bisherige Philosophie das Subjekt nicht verstanden hat. Weil die ist immer nur eingegriffen haben auf die Erkenntnisse. Nee, das ist richtig. Und wenn man mal guckt, was ist passiert in der Genealogie der Moral, das Einprägen der Schmerzen, die Nemotechnik und diese ganzen Dinge, das sind ja sogar körperliche Subjektpraktiken. Das ist richtig. Ja, vielleicht, aber das war gleich nur meine metaphorische Frage. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark auf die Frage des Selbstverständnisses bezogen, aber es muss ein Selbstverständnis sein, dass ich dann wieder umhüllt, realisiert sogar in der Lebens- und Körperschaft. Ja, das ist richtig. Das andere ist, aber das wissen wir, ziemlich schwierig, das Verhältnis des Affirmativen und des kritischen Werk von Nietzsche selber, die verschiedenen Werkphasen. Sie sagen jetzt, die genealogischen Schriften sind nachträglich nachgereicherten Konzeptionalisierung dessen, wieso das vorher affirmativ formulierte Programm nicht greifen konnte. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Man kann natürlich auch sagen, in einem gewissen Sinne nimmt die Spätphase den Optimismus, dass es das affirmative Programm geben kann, zurück. Und es ist nicht nur, dass er als Lehrer gescheitert, sondern das philosophische Programm Zarathustra ist gescheitert. Und ich glaube, so würde ich es erlesen, dass auch die letzten Schriften tatsächlich noch die Prätention nochmal zurücknehmen, dass ich die positive Lehre formulieren ließe. Aber das hängt jetzt auch damit zusammen, dass ich glaube, ich habe gesagt, dass ohnehin in dem Sinn auch rhetorischer Leser, parodistischer, als selber Nietzsches eigenes Affirmationsprogramm. Was aber, also mindestens genauso möglich, als vielleicht sogar die gegebene Textikursübörer Lektüre ist. Interessant ist nur, aber auch das haben Sie, glaube ich, gerade implizit gesagt, es könnte sein, dass das hier geschuldet ist, in der Tat, der Foucaultianisierung. Weil dieser Text von Foucault verpflichtet in der Tat den Nietzsche, den er liest, ganz auf das Historiokument. Und da könnte wahrscheinlich, wenn man so argumentiert, wie Sie sagen, das ging ja auch gut. Foucault war in dem Sinne tatsächlich kein alternativloser Interpret. Also ich könnte sagen, bei Nietzsche passieren eigentlich mehr Dinge. Und das genealogische Raster bei Register steht neben anderen, für die vielleicht Foucault weniger Sinn hatte, als andere dann einfach durchgegangen. Und diese Sachen spielen zum Beispiel eine größere Rolle in dem Nietzsche-Buch von Goebbels. Viel größer. Also es ist viel stärker als bei einem Buch. Noch Fragen? Sonst klingt das doch jetzt wie ein ausklingender Montagabend. Dann darf noch mal der Vielen Dank.